Kapitel 8 Pink Moon. Kalle betrachtete die Whiskyflasche und versuchte, das Etikett zu entziffern. Er fuhr mit seinem Monolog fort. Schimanski, manchmal wünsche ich mir, ich hätte in meinem Leben mehr Geld gehabt. Diese Flasche kostet gekauft mindestens 30 Euro. Stell dir vor, wir wären Millionäre. Dann könnten wir uns jeden Tag eine Flasche Loch Lomond leisten. Jeden Tag. 1 Million Euro sind rund 30.000 Flaschen. Angenommen, wir trinken jeden Tag eine, dann hätten wir für unser ganzes Leben ausgesorgt. Andererseits hätten wir dann unsere Zeit nicht auf dem Flohmarkt verbracht, sondern hätten ganze Flohmärkte gekauft. Ich hätte nie den Buddha von Bamiyan gefunden. Mein einziger Besitz, der mir wirklich etwas bedeutet. In diesem Punkt ähneln wir uns ein wenig. Du hast auf deinen ganzen Besitz verzichtet, und ich könnte auf meinen Besitz verzichten, bis auf den Buddha.